Und weiß und sehr verletzlich, chrom unser Hinterleib. Leben wir im Humus und täglich zum Zeitvertreib. Denken wir permanent an ein Insekt, das ihr kennt, und dass der Sammler schlicht und einfach mal vernennt. Die Flügel aus und fliegen frei in den herrlichen Mai und denken wohl, dass da nichts Besseres sei. Auf den Hof, den Hühnern hin zum Fraß.